Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 126 des Gabelbissen Podcasts. Die heutige Folge steht mal wieder unter dem Stern der Basics. Und zwar möchte ich euch heute etwas vorstellen, das ihr sowohl als Beilage als auch als Hauptspeise verwenden könnt. Die Rede ist von den Nockerl. Nockerl wurden ja bereits schon einmal hier im Gabelbissen kurz behandelt, nämlich in der Folge Nummer 14, wo ich euch von den Käsknöpfeln erzählt habe. Und da habe ich auch die Unterschiede zwischen Nockerl und Spätzle erklärt, wo da genau der Unterschied darin liegt. Wer das gerne nochmal nachhören möchte, kein Problem. Ich verlinke euch die Folge am besten in den Shownotes, da könntet ihr euch das Ganze dann noch einmal anhören. Beziehungsweise ihr ladet im Podcatcher einfach die Folge Nummer 14 noch einmal runter. In dieser Folge wollen wir uns aber jetzt rein den Nockerl widmen und ich erkläre euch die ganzen einzelnen Zutaten, die wir dazu benötigen. Danach kommt es, wie es üblich ist bei den Basics, kurz mit in die Küche, dann machen wir oder bereiten wir gemeinsam die Nockerl zu. Ja, und dann geht es nochmal zurück ins Studio zum Schlusswort. Aber fangen wir mal mit dem allgemeinen Teil an. Was benötigt denn alles für Nockerl? Also die Zutaten, die ich für Nockerl benötige, sind, sage ich mal, äußerst gering. Kurz umrissen, man benötigt Mehl, eine Flüssigkeit, Wasser oder Milch, etwas Fett, Butter zum Beispiel oder Margarine, ja, und Eier. Ja, und noch eine Prise Salz. Muss man aber nicht reingeben. Und das ist es schon, was ich eigentlich für Nockerl benötige. Klingt einfach, ist es im Grunde auch. Das Einzige, was man hier, wie soll ich sagen, ein bisschen lernen muss, ist abzuwiegen, wie viel Wasser braucht der Teig wirklich. Die Schwierigkeit nämlich bei den Nockerl ist es, dass es nicht zu zähflüssig wird, aber auch nicht zu flüssig wird. Mit zu flüssig funktioniert das Ganze nicht so gut, weil da hat man mehr so kleine Tröpfchen, aber keine Nockerl. Und wenn es zu zähflüssig ist, also zu fest, ja, dann bringt man das wieder durch den Nockerlhobel nicht gescheit durch. Aber das, wie gesagt, hat man relativ schnell heraus und mit den Zutaten, die ich euch verrate, bekommt ihr auch wirklich gute Nockerl hin. Eventuell kann es sein, dass ihr noch ein bisschen mehr Wasser dazugeben müsst, aber in Summe sollte aus dem Rezept, das ich euch dann nachher gebe, wunderbare Nockerl entstehen. Gut, was brauchen wir jetzt? Schauen wir uns mal das Mehl genauer an. Beim Mehl sollte man generell auf griffiges zurückgreifen, wenn es um Nockerl geht. Wer jetzt kein griffiges Mehl zu Hause hat, beim Mehl meine ich übrigens Weizenmehl, das ganz klassische, was wir nicht generell so kaufen. Also wer kein griffiges hat, der kann durchaus auch glattes Mehl verwenden. Ich für meinen Teil mache es meistens mit glatten und die Nockerl sind eigentlich immer noch gut geworden. Wer auf Nummer sicher gehen will, aber den noch kein griffiges hat und auch kein glattes hat, weil er sagt, irgendwie, ich will nicht zwei Sorten Mehl zu Hause haben, der kauft am besten Universalmehl. Das könnt ihr für beides verwenden, sowohl für Rezepte mit glatten als auch mit griffigem Mehl. Da habt ihr nur eines zu Hause, kann man für beides nehmen. Man, klar, die Eigenschaften von glatten und von griffigen hat es nicht 100%. Das ist ja eine Zwischenform. Aber das kann man eben, wie der Name schon sagt, universell einsetzen. Wer von euch jetzt sagt, okay, ich will eigentlich kein Weizenmehl, ich hätte gern Dinkelmehl oder andere Mehle, überhaupt kein Thema, könnte ich gerne verwenden. Ich persönlich würde als Alternative das Dinkelmehl vorziehen. Auf der einen Seite, weil es ja mit dem Weizen verwandt ist und auf der anderen Seite, weil es jetzt vom optischen her nicht so dunkel wird, wie zum Beispiel, wenn ich Roggenmehl verwende. Man, an sich kann man auch Roggen nehmen, denke ich, sollte kein Problem sein. Aber da wäre mir der Eigengeschmack und vor allem die Farbe dann, ja, würde mich persönlich nicht sonderlich ansprechen, um es mal ehrlich zu sagen. Und beim Dinkel könnte sowohl unter Anführungszeichen normales als auch Vollkorn nehmen. Ist bei den Nockerl absolut kein Thema, tut ihnen meines Erachtens auch richtig gut, wenn man das so macht. Ist aber jetzt nicht die ganz klassisch österreichische Variante. Aber wer will, kann das natürlich gerne machen. Eine weitere Zutat, die wir benötigen, ist ja das Fett. Da würde ich persönlich empfehlen, nehmt Margarine, mit der tue ich mir persönlich leichter, was das Gericht betrifft. Wer jetzt aber wirklich ganz, ganz klassisch bleiben will, der nimmt natürlich Butter, weil vor allem in der Wiener Küche, werden gerne die Butternockerl gemacht, zum Beispiel so ein Kalbsrahmgulasch als Beilage dazu. Aber ich, wie gesagt, nehme gerne eine ganz, ganz normale, handelsübliche Margarine, keine mit irgendwelchen speziellen Geschmackssachen oder Sauerrahm drin oder weiß nicht, was dann noch so alles gibt, sondern die ganz normale, handelsübliche, und ich schmelze die dann in der Mikrowelle. Wer das nicht machen möchte, kann auch gerne auf diese Flüssigmargarine-Produkte zurückgreifen. Ist meines Erachtens auch kein Thema, wenn man die nimmt. Margarine wirkt sich halt nicht so stark auf den Geschmack der Nockerl aus. Das habe ich dann mehr, wenn ich die Butter reingebe. Die hat ja halt durchaus mehr Eigengeschmack. Und klar, das wirkt sich dann weitaus mehr aus. Die Margarine oder die Butter benötige ich übrigens auch noch in einem weiteren Schritt. Nicht nur beim Teig selbst, sondern bevor ich sie serviere, schwenke ich die Nockerl dann noch in der Pfanne in entweder Butter oder Margarine. Und da bekommen sie natürlich, wenn ich da Butter nehme, dann den meisten Buttergeschmack, als wenn ich es in den Teig reingebe. Also das mache ich in der Regel immer noch, dass ich sie kurz schwenke. Dann benötigen wir Eier. Ich denke, hier muss man nicht viel dazu sagen. Welche Eier man nimmt, ganz klassisch, von der Größe her würde ich sagen, reichen Medium-Eier aus. Large kann man auch noch nehmen, da ist jetzt die Differenz zwischen Medium und Large nicht so groß. Ja, XL muss jetzt dann nicht unbedingt sein bei den Eiern. Und ob jetzt Freiland, Boden, das überlasse ich mal jedem selbst. Kommen wir zur Flüssigkeit, die wir ja auch noch benötigen, weil nur mit Mehl, Fett und Eiern haben wir noch keinen schönen Teig. Und da haben wir jetzt die Qual der Wahl. Wir können Wasser nehmen oder Milch. In Summe unterscheidet sich das, das ist jetzt schwierig für mich zu beschreiben, wenn ich es mit Milch mache, schmecken die Nockerl für mich voller. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wie soll man das genau umschreiben? Voller in dem Sinne, dass man hat das Gefühl, die haben mehr Körper, als wenn ich es mit Wasser nehme. Klingt ein bisschen blöd, ich weiß, aber so würde ich das Ganze jetzt umschreiben. Ich persönlich mache Nockerl meistens eigentlich mit Wasser, selten mit Milch. Wenn ich zum Beispiel Kasnockerl mache, dann lasse ich die Milch sowieso weg und gebe Wasser rein. Zum Beispiel habe ich auch ein Rezept für Spinatnockerl. Da nehme ich dann durchaus gerne ein bisschen Milch, damit eben die Nockerl ein bisschen voller werden. Auf der einen Seite kommt es halt ein bisschen an, was ihr so an persönlichen Geschmack vorlieben habt. Und auf der anderen Seite, was man zu Hause hat. Wenn man keine Milch zu Hause hat, klar, greift man zu Wasser. Wirklich auswirken auf die Qualität der Nockerl tut es sich meiner Meinung nach nicht, ob ich jetzt Wasser oder Milch nehme. Im Endresultat habe ich eigentlich, so habe ich die Erfahrung gemacht, immer gute Nockerl. Ja, und last but not least noch eine Prise Salz. Da muss man meines Erachtens nicht zu viel nehmen, weil wir kochen sie ja im Salzwasser und dann nehmen die auch was von dem an. Also kann man da sehr behutsam, sehr sparsam damit umgehen. Ihr könnt das Salz, auch wenn ihr wollt, generell weglassen. Das müsst ihr eigentlich gar nicht reingeben. Weil wie gesagt, wir kochen es in Salzwasser und von daher brauchen wir es nicht zwingend im Teig auch drinnen. Aber wild kann es gerne reingeben. Ich persönlich gebe es in den seltensten Fällen rein. Warum ich es manchmal reingebe, kann ich euch jetzt so ad hoc auch nicht sagen. Ich würde fast mal behaupten, das ist ein bisschen so Gefühlssache, weil ich denke, es ist ein besonders deftiges Gericht, dann gebe ich es ein bisschen rein. So, wie macht man denn jetzt die Nockerl? Jetzt hat man den Teig angerührt, man hat das kochende Wasser am Herd stehen im Topf. Nur, wie mache ich es denn jetzt ganz genau? Da habe ich verschiedenste Möglichkeiten. Die ganz, ganz klassische österreichische Variante wäre folgende. Ich habe meine Schüssel Teig und habe einen kleinen Kaffeelöffel. Da hole ich mir dann ein bisschen Teig mit dem Kaffeelöffel raus und zack und klopfe den rein in mein kochendes Wasser. Geht am langsamsten, man erhält aber dadurch die größten Nockerl und entspricht circa von der Form her dem, was ein Griesnockerl zum Beispiel wäre. Aber nicht von der Größe. Griesnockerl sind natürlich um einiges größer. Aufwendige Variante, aber die klassischste Variante. Ich persönlich bevorzuge die folgende, und zwar nehme ich gerne einen Nockerlhobel. Das kann man sich wie folgendes vorstellen. Da hat man ein Blech, das gelocht ist, relativ großen Löchern, da ist eine Schiene drauf. Und in diese Schiene setze ich dann so einen Rahmen ein. Ich hoffe, könnt ihr euch was darunter vorstellen. Da fülle ich dann den Teig oben rein, den Rahmen, dann ritsch, ratsch, fahre ich hin und her über dem Topf und unten tropfen dann meine Nockerl raus. Es gäbe dann noch ein sogenanntes Nockerl-Sieb, das entspricht dann mehr oder weniger dem Durchmesser eures Kochtopfs. Das Sieb setze ich auf meinen Kochtopf auf, kippe die Masse darüber und verstreiche das Ganze dann mit einem Kochlöffel und das tropft durch, beziehungsweise ich kann es auch so durchtropfen lassen, wenn ich möchte. Dauert dann halt etwas länger, aber kann ich genauso gut machen. Eine weitere Möglichkeit wäre, mit einer Erdäpfelpresse, mit einer Kartoffelpresse das Ganze zu machen. Und zwar meine ich jetzt nicht die in den Stampfer, wie man Erdäpfelpüree macht, sondern diese Presse, die man verwendet zum Beispiel, um Erdäpfelknödel zu machen. Da kann man auch den Teig einfüllen und dann presst man das Ganze durch. Wäre eine Möglichkeit, das Ganze zu machen. Was noch gehen würde, was ich auch schon gesehen habe, aber selbst noch nie probiert, durch ein Sieb streichen, soll auch funktionieren. Einfach ein grobmaschiges Sieb nehmen, Teig drüber und dann mit einem Löffel durchstreichen. Kann ich auch Nockerl machen. Und last but not least, wer es besitzt, eine sogenannte flotte Lotte. Mit der geht es auch wunderbar. Und zwar nehme ich da den größtmöglichen Einsatz, den ich habe, mit den größten Löchern, kippe meinen Teig in die flotte Lotte rein und drehe und kriege genauso wunderschöne Nockerl. Also ihr seht, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man Nockerl machen kann. Man braucht nicht viel Equipment, man kann das eigentlich auch mit relativ wenig machen, einfach mit einem Kaffeelöffel. Bevor ich zum Rezept komme, möchte ich euch vielleicht noch eine kleine Anregung geben. Was kann man denn noch mit dem Teig so alles machen? Zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, mir ist es irgendwie zu langweilig, dann könnt ihr den Teig wunderbar ergänzen mit Kräutern, mit frischen Kräutern, klein gehackt, in den Teig untermischen und schon hat man Kräuternockerl. Man kann alternativ statt frischen Kräutern noch gerne getrocknete Kräuter nehmen, auch kein Thema. Zum Beispiel mit Majoran finde ich, ist es wunderbar, so Majoran-Nockerl machen. Man kann in den Teig anstelle von Flüssigkeit das Ganze auch ein bisschen passierten Spinat ersetzen, dann hat man wunderbar grüne Nockerl. Man kann das mit Paprika versetzen, mit Paprikapulver, meine ich, mit Kümmel. Man kann generell einfach Gewürze reinmischen, um einen speziellen Geschmack in die Nockerl reinzugeben. Also ihr seht, man hat ein sehr breites Spektrum, es ist ein sehr variables Essen, eine sehr variable Beilage, ein sehr variables Hauptgericht. Das kann wirklich so seinen Wünschen anpassen. Und das Tolle ist, ihr könnt die Nockerl sowohl süß zubereiten mit einer Süßspeise, als auch zu deftigen Sachen wie Gulasch. Ihr könnt damit selbst so eine Art Nudelsalat mit Nockerl machen, habe ich auch schon gesehen. Ihr könnt sie überbacken. Ihr könnt sie ganz klassisch so wo dazu essen, wie wir zum bereits erwähnten Kalbsrahmgulasch, wo Nockerl die klassische Beilage schlechthin sind. Also Nockerl ist wirklich eine äußerst vielseitige und auch einfach herzustellende Beilage. Jetzt habe ich schon so viel Theorie erzählt. Jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zum Rezept und im Anschluss darf ich euch in meine Küche einladen, wo wir uns dann bei der Zubereitung uns das Ganze nochmal genauer anschauen werden. Das Rezept bezieht sich wie immer auf 4 Portionen und dazu benötigen wir einen Esslöffel Fett, Margarine oder Butter, 400 Gramm Mehl. Wie gesagt, idealerweise griffiges Mehl, funktioniert aber unter uns gesagt auch mit glatten bzw. Universalmehl. So circa 250 bis 300 Milliliter Wasser. Wer möchte, kann das Ganze natürlich auch mit Milch machen, das ist dann wieder euch überlassen. Ja, und last but not least, optional etwas Salz. Stopp, eins habe ich noch vergessen, ein Ei benötigt ihr auch bei dieser Menge. Gut, dann würde ich vorschlagen, mit unserer Zutatenliste bewaffnet, begeben wir uns in die Küche. Darf ich euch einladen, folgt mir unauffällig und dann können wir auch schon loslegen. Willkommen in der Küche und beim praktischen Teil dieser Basic-Folge. Ein bisschen was habe ich schon vorbereitet, das Nockerwasser ist schon am Kochen. Was ich auch soll, da drehe ich den Herd ein bisschen zurück. Dann nehme ich die Margarine oder Butter, je nachdem. Ich habe mich für Margarine entschieden, gib's mal kurz in die Mikrowelle, damit die schmilzt. Die Zwischenzeit kann ich nutzen, um das Mehl abzuwiegen. Wer möchte, kann das Mehl natürlich auch sieben. Das bringt dann einen feineren Teig. Aber ich sage, zwingend notwendig würde ich sagen, ist es bei Nockerl jetzt nicht. Aber kann man ruhig machen, wenn man möchte. So, wir brauchen, ich nehme hier 600 Gramm. Die Menge, die ich bei euch angegeben habe, also die ich vorher genannt habe, ist für 4 Portionen etwa gerechnet. Ich brauche aber mehr, darum habe ich mir das Ganze für 600 Gramm Mehl ausgerechnet. So. Okay, ein bisschen was brauche ich noch. Das kommt dazu. Na, ja, perfekt. Aufs Gramm, genau. Jetzt, was willst du mehr? So, das, die Margarine wäre auch geschmolzen. Sehr fein. Die kommt dann gleich einmal dazu zu dem Ganzen. Und dann gebe ich schon mal die Eier dazu. Ich muss hier 2 nehmen. Bei eurer Menge, die ich für euch angegeben habe, reicht 1 Ei vollkommen aus. Und dann benötigen wir noch Wasser. So, wer will, kann natürlich auch Milch nehmen. Überhaupt kein Problem. Das macht das Ganze dann ein bisschen geschmeidiger. Also das kippe ich jetzt gleich als Ganzes dazu. Dann nehme ich mir noch einen Teiglöffel. Teiglöffel, das sind jene Löffel, die so ein schönes Loch in der Mitte haben. Also Kochlöffel mit Loch. Die, finde ich, gehen nämlich am besten, wenn man so Teige per Hand rühren will. Man kann das natürlich auch mit einer Küchenmaschine machen, das ist klar. Aber ich persönlich finde es am besten, am einfachsten, wenn man das Ganze eben mit so einem Teiglöffel macht. Und dann schön verrühren, dass ein schöner, geschmeidiger Teig entsteht. Und ich sehe, da brauche ich noch ein bisschen mehr Wasser. Wenn bei euch die Menge beim Rezept nicht ausreicht, vom Wasser her überhaupt kein Problem, nehmt einfach mehr. Es sollte ein nicht zu flüssiger, aber auch nicht zu fester Teig dabei entstehen. Weil wenn das Ganze zu fest ist, dann ja, ist es mit Nockerlhobel nicht gerade so eine einfache Sache. Und wenn es zu flüssig ist, ja, dann rinnt es einfach durch und man hat keine schönen Nockerl. Und die sind dann nachher auch beim Essen nicht gerade die idealeren. Aber das schaut schön aus. Da wird das schön verrühren, damit wir wirklich einen schönen glatten Teig bekommen. So, schön verrühren. Ah, der ist, würde ich sagen, genau richtig. Nicht zu weich und nicht, also nicht zu flüssig und nicht zu fest. Schön immer weiter rühren, rühren, rühren. Gut, den hätten wir fertig gerührt. Dann gebe ich dem Wasser noch mal ein bisschen Gas, das habe ich vorher zurückgedreht und das salze ich jetzt noch. Ein bisschen Salz reingeben. Hopp, okay, ist drinnen. Und dann brauche ich meinen Nockerlhobel. Wie ich vorhin erklärt habe, Nockerl kann man ja mit den verschiedensten Sachen machen. Ich persönlich verwende für immer einen Nockerlhobel, weil mir das einfach am geschicktesten so vorkommt. Okay, wer kurz vorhin etwas gehört hat, das waren meine Kinder im Hintergrund, die anscheinend gerade vor der Küche sind, wollten auch mal einen Auftritt hier im Gabelbissen haben. Gut, dann hole ich mir jetzt noch einen Schöpfer, damit ich den Teig rübergeben kann in meinen Hobel. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr eure Kochutensilien, sei es den Löffel, den Teiglöffel zum Rühren oder die Schüssel dann danach vorab spülen wollt, bevor sie in den Geschirrspüler gebt oder per Hand abwascht, dann nehmt da am besten kaltes Wasser dafür. Bei warmem Wasser kann es nämlich sein, dass das Ganze irgendwie fest wird, weil einfach das Mehl und so reagiert. Und beim kalten Wasser passiert das nicht. Da kann man das in der Regel dann wirklich sehr schön runtergeben. So, der Teig ist ja wirklich ideal für Nockerl. Sehr gut geworden. Okay, ist jetzt drinnen und jetzt geht's ritsch-ratsch und das ist eben, warum ich den Nockerlhobel so gerne habe. Da fährt man ritsch-ratsch hin und her und unten tropfen die Nockerl ins heiße Wasser rein. Vielleicht noch ein Tipp zum Wasser. Füllt euren Topf nicht zu hoch an. Wenn ihr das nämlich macht und das kocht dann so schön fest, habt ihr nämlich das Problem, dass dann der Teig schon, wie soll man sagen, gegart wird, während er noch am Hobel oben hängt und dann verklebt sich das alles und dann mit der Zeit kann man da keine schönen Nockerl mehr runterhobeln. Also von daher lieber einen bisschen größeren Topf nehmen, so wie ich das gerne mache und nicht zu viel Wasser reingeben, damit es einfach nicht zu hoch kocht. So, und rein mit dir. Na komm. Perfekt. Und wir hobeln die nächste Runde. Hobel, hobel. Ja, da fällt mir das Hobellied ein altes Wiener Lied. Am besten sucht es bei YouTube nach Hobellied. Gibt es übrigens eine Interpretation, eine modernere, vom Ludwig Hirsch. Hat aber nichts mit Nockerl zu tun, sage ich auch gleich dazu. So, und wieder eine Ladung hinein. Man, die ganzen Methoden, die man da so verwenden kann, haben alle so ihre Vor- und ihre Nachteile. Der Nockerlhobel, meines Erachtens der Nachteil ist, er muss relativ oft nachfüllen, weil der Bereich, wo ich einfüllen kann, nicht so groß ist. Wenn ich ein Nockerlsieb nehme, habe ich ja viel größere Fläche. Und ja, bei den anderen, bei der Flotten Lotte geht das ja auch ganz gut. Und bei den anderen Methodiken, ja. Und am längsten natürlich die, wo ich die Nockerl manuell, also manuell mit dem Löffel forme. Das ist natürlich die aufwendigste Variante. So, und jetzt werde ich mal kurz mit einem Kochlöffel durch die Nockerl rühren, damit nicht so ein dicker Knödel entsteht. Aber es schaut super aus. Schöne Nockerl. Und ich putze schon die letzte Portion in meinen Hobel rein. Hopp. Und ein bisschen was habe ich noch. Gut, und letztes Mal hobeln. Okay, der Teig ist drinnen, Deckel drauf und dann kocht das Ganze, lassen wir für so 10 Minuten kochen. Stelle einen Timer für 10 Minuten. Okay, 10 Minuten. Los geht's. Passt. Und jetzt warten wir 10 Minuten und dann seimen wir das Ganze ab. Aber ihr müsst jetzt nicht 10 Minuten warten, ich erzähle irgendwas. Da macht jetzt ihr einen kurzen Zeitsprung und ich melde mich dann, sobald die 10 Minuten abgelaufen sind. Der Countdown sollte gleich beendet sein, also willkommen zurück nach diesem kurzen Zeitsprung. Ich habe bereits die Sachen abgewaschen, also vorab gewaschen. Das ist auch gleich ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr Nockerl macht oder gerne sowas mit Teig, so rasch wie möglich abspülen, eben mit kaltem Wasser, wie ich vorher gesagt habe, weil das verklebt recht gern und dann, wenn man es abwäscht und in den Geschirrspüler gibt, dauert es wirklich extrem lang und ist sehr aufwendig und der Geschirrspüler bringt es nach meiner Erfahrung nach dann überhaupt nicht mehr sauber. Okay, Countdown ist abgelaufen, schalten wir die Platte aus. Noch einmal schön durch und dann seien wir das Ganze in ein Sieb hinein und da gebe ich euch auch gleich den Tipp, auf alle Fälle kein Metallsieb, sondern ein Kunststoffsieb verwenden, weil durch die viele Stärke von Mehl etc. und dem Ganzen verklebt sich das Metallsieb recht gerne Und ja, da werdet ihr dann auf Dauer keine Freude haben, weil ein Sieb putzen ist nicht gerade was Schönes. Gut, und jetzt müssen wir den Locker gleich nur mit kaltem Wasser abschrecken. Wenn es da zum Beispiel bei eurem Kunststoffsieb dazukommt, passiert, dass es nicht gescheit abbrennt, am besten Kochlöffel nehmen und im Sieb bei den Nockerl umrühren. Aufgrund der Größe der Nockerl und so weiter passiert es halt recht gerne, dass die Löcher verstopfen und somit rinnen sie nicht ab. Und wenn man dann einfach ein bisschen umrührt, vorsichtig, geht das schon ganz gut. So, jetzt kommt nochmal ein bisschen Wasser drüber. Bei meinem Sieb ist nämlich das der Fall, da muss ich umrühren, weil die Nockerl das leider verlegen. Schön umrühren. Und schon ist das Ganze abgeseit. Und wir haben unsere Nockerl. Mhm. Wunderbar. Bissfeste Nockerl. So wie es sein soll. Es kann nämlich passieren, wenn man beim Teig sich ein bisschen vertut, dass das Ganze zu weich wird und das ist dann beim Essen, wenn es zu matschig ist, dann kann ich euch sagen, absolut kein Genuss. Von daher ist es einfach da wirklich wichtig, dass man bei der Flüssigkeit das richtig erwischt, dass eben nicht beim Teig schon im Vorfeld zu weich oder wie ich gesagt habe, zu hart ist. Ja, und mit dieser Basis könnte ich jetzt weitermachen. Ihr könnt dann das als Beilage verwenden, Käsenockerl mit Gemüse für Auflauf etc., wie ich eh schon vorher Beispiele genannt habe. Das ist eine wunderbare Basis, die man auch verfeinern kann, wenn man möchte. Man kann zum Beispiel den Teig noch mit Kräutern erweitern, zum Beispiel mit frisch geschnittenem Schnittlauch ist recht gut. Man kann das aber auch irgendwie mit Spinat kombinieren. Also das ist eine wunderbare Ausgangsbasis, dieser Nockerlteig, um kreativ zu werden. Oder man nimmt einfach wirklich diesen Klassiker und macht es genau dem Rezept. Und haben auch eine wunderbare Basis für Beilage oder für weitere Gerichte. Gut, dann würde ich sagen, gebe ich nochmal, das wollte ich immer schon sagen, zurück ins Studio und da hören wir uns dann gleich wieder. Also wie ihr seht, Nockerl sind wirklich ein einfach zuzubereitendes Gericht, eine einfach zuzubereitende Beilage, die man schnell machen kann. Wenn es von eurer Seite aus noch Fragen zu den Nockerl gibt, wenn ihr Tipps benötigt, wenn ihr ein Problem dabei habt, dass das irgendwie nichts wird vom Flüssigsein etc., dann könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Ich werde euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Demnächst noch eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Wird es wieder mal ein Gabelbissen live geben und zwar möchte ich da einen neuen Dienst testen, also neu für mich neuen Dienst, nämlich Mixler. Das verwenden einige zum Livestream. Ich werde euch dann das Ganze via sozialer Medien dann noch ankündigen. Und eins noch, diese Woche wird es noch eine Folge Gabelbissen geben, nämlich genau morgen. Also wenn ihr die Folge am Tag der Veröffentlichung, sprich am Freitag hört, dann könnt ihr euch am Samstag darauf gleich die nächste Folge Gabelbissen anhören. So viel sei verraten, das Ganze ist ein Special, das ich aus einem ganz speziellen Grund aufgenommen habe. Dazu dann aber mehr in der nächsten Folge. Fein, dann würde ich sagen, ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.